auf dem Weg zurück. 20.000 Meilen für das letzte Glück. 20.000 Meilen, vielleicht der letzte Weg. 20.000 Meilen, bis ich mich wieder leg. Keiner weiß wofür. 20.000 Sterne, wie find ich zu mir? 20.000 Sterne, oder vielleicht auch mehr. 20.000 Sterne, und ich friere sehr. 20.000 Götter reden auf mich ein. 20.000 Götter schwören es zu sein. 20.000 Götter mit der Wahrheit im Gepäck. 20.000 Götter ohne jeden Zweck. Zwanzigtausend Schmerzen und ich bin bei dir. 20.000 Schmerzen fühle ich in mir. 20.000 Schmerzen bis in deinen Arm. 20.000 Schmerzen, bitte halt mich warm. 20.000 Meere und jeder Grund so tief. 20.000 Meere, ein jedes Meer mich rief. 20.000 Meere, unbezwingbar groß. 20.000 Meere, Mensch, was mache ich bloß? 20.000 Jahre hab ich keine Zeit. 20.000 Jahre, ich bin jetzt bereit. 20.000 Jahre, ich weiß nicht warum. 20.000 Jahre, kehre ich nicht um. Oder doch?